Dies ist also Ihr Wortschatztrainer. Er hat verschiedene Funktionen. Zum einen können Sie sich hier die richtige Aussprache der neuen Wörter anhören, und zwar in derselben Reihenfolge wie im Wortschatzheft. Zum anderen können Sie sich vom Wortschatztrainer abfragen lassen, denn er gibt Ihnen zuerst den deutschen Ausdruck vor. Danach folgt eine Pause, in der Sie die portugiesische Entsprechung sagen können. Anschließend hören Sie den portugiesischen Ausdruck. Nutzen Sie den Wortschatztrainer auch ab und zu für Diktate. So werden Sie auch in der Schreibung fit. Mit dem Wortschatztrainer können Sie die Vokabeln einfach nebenbei lernen. Bei der Hausarbeit, auf dem Weg zur Arbeit, beim Joggen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Lernen.